Was hast du denn? Mit dem Zeug stimmt das nicht. Was denn? Was nur? Mit dem Gesetz der Logik müssten die Eiswürfel in der Brause schwimmen. Sie liegen aber auf dem Grund des Glases. Glaubst du, ich meine, heißt das, meinst du, da könnte Gift oder sowas drin sein? Ja, allerdings. Also vielleicht wurden wir vorhin von Mr. Alpha oder einem seiner Helfer bedient. Kommt ins Hotel, Freunde. Die Gläser nehmen wir mit. Justus, Peter und Bob klemmten sich ihre Skier unter die Arme und machten sich auf den Weg in die Berge zu Nicola Hansen. Am Skilift kam ihnen ein etwa gleichaltriger Junge entgegen. Es war Toni, den Bob beim Snowboardfahren kennengelernt hatte und der den verlorenen Handschuh in dem Strauch entdeckt hatte. Er hatte nichts Interessantes vor und brannte darauf, die drei Fragezeichen zu ihrem Treffen mit Nicola Hansen zu